WDR 5. Neugier genügt. Es gibt Sätze, die andere Menschen verhexen. Kaum hat man sie ausgesprochen, kann einen keiner mehr leiden. Kleines Beispiel gefällig? Bitte sehr. Ich brauche niemandes Geld. Ich benutze mein eigenes Geld. Ich pfeife auf Lobbyisten und Spender, die sind mir egal. Denn ich bin richtig reich, das versichere ich Ihnen. Zitat Ende. Im amerikanischen Original klingt das übrigens so. I don't need anybody's money. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. I don't care. I'm really rich. I'll show you that in a second. Da denkt man sich doch, wirk. Aber der Herr, der hier so ungeniert auf die Kacke haut, ist noch nicht fertig. Donald Trump will schließlich nicht nur Milliardär bleiben, sondern aktuell auch US-Präsident werden. I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. Zu Deutsch, ich werde der großartigste Präsident für Arbeitsplätze sein, den Gott jemals erschaffen hat. Ich sag's Ihnen. Zitat Ende. Ich war gerade 8. Da war mir schon klar, dass ich zu was Höherem geboren war. Denn alles, was ich tat, und das war nicht wenig, setzte ich um in Mark und Pfennig. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Deutsche Zeitungskommentatoren und auch die meisten übrigen Landsleute, die man so fragt, urteilen übereinstimmend, Donald Trump ist ein Widerling, ein Parolenklopper, ein Möchtegern und vor allem ein miserabel frisierter Angeber. In Deutschland hätte er mit seiner Dicke-Hose-Show nicht die geringste Chance, jedenfalls nicht in der Politik. Den Sprung ins deutsche Fernsehen hat die Attitüde, für die er steht, allerdings längst geschafft. Vor 6, 7 Jahren hat das eher beiläufig angefangen. Im Sommerloch tauchten auf irgendwelchen Privatsendern die ersten Reportagen über das Leben der Reichen von Amerika auf. Hollywood-Stars, Musikmillionäre und VIPs leben in Miami wie in keiner zweiten Stadt. Das sind ihre Villen. Auf künstlichen Inseln zwischen City und Beach. Hier haben wir natürlich den Vorteil der USA, dass man für die Öffentlichkeit eben eine Rolle zu spielen hat und möglichst professionell, dass das viel stärker den Menschen schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil das Fernsehen da einfach 10, 15 Jahre länger erfolgreich gesendet hat. Dietrich Leder ist Professor an der Kölner Kunsthochschule für Medien und unterrichtet im Bereich Fernsehen und Film. Offensives Prahlen auf dem Bildschirm hat er gerade in der jüngeren Vergangenheit häufig gesehen. Inzwischen überlassen die Deutschen das nicht mehr nur den Amerikanern. Auch die Bundesrepublik ist im Zeitalter von Facebook, Twitter und YouTube angekommen. Diese drei Medien sind unentbehrlich für die Selbstbeweihräucherung 2.0. Millionen Menschen zeigen sich selbst und ihr pralles Leben einer diffusen, potenziell weltweiten Öffentlichkeit, ohne jeden ironischen Abstand. Heute haben wir alle gelernt, wie wir, wenn wir zufällig gefilmt werden, am besten durchs Bild gehen. Also wir sind schon einen Schritt in die Richtung gegangen, dass wir alle Medienfiguren werden. Und da werden wir immer natürlich das, was uns auszeichnet, präsentieren. Also jetzt im Hörfunk sitze ich hier wie hingelümmelt. Wenn jetzt eine Kamera auf mich gerichtet wäre, säße ich aber pottgerade und würde meinen Bauch einziehen. Und das ist auch angeben. In diesem Geiste hat sich auch das Fernsehen entwickelt. Im Jahr 2011 erschien erstmals Deutschlands inzwischen bekannteste Angebersippe auf der Mattscheibe. Die Sendung hieß und heißt Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Es handelt sich um ein sogenanntes Dokutainment-Format. Inhalt: Ein reales Ehepaar mit Kindern hat sehr viel Geld, reist herum, kauft Dinge und sagt dabei prollige Sachen. Willkommen bei Superreich Familie Geiss. Das sind Carmen, Robert, Davina und Shanaya. Seit dem Verkauf ihrer Firma vor 15 Jahren können sich Robert und Carmen einfach alles leisten. Eine super-duper Luxusjacht gefällig. Ja, Schatz, aber ich fände auch nicht schlecht, wenn jetzt hier vorne ein Helikopterlandeplatz wäre. Eigentlich, findet Dietrich Leder, bestehe die Kunst beim Angeben ja darin, dass der Rest der Welt es nicht gleich mitbekomme. Von dieser Kunst hat weder die Familie Geiss noch alle, die auf sie folgten, je etwas gehört. Was da ist, lässt man raushängen, mit brillant besetztem Schleifchen drumherum. Für die Betuchten springt dabei mutmaßlich das Gefühl heraus, nun auch noch berühmt zu sein. Und für das Publikum? Dietrich Leder glaubt, Es geht um das boshafte Prickeln von selbst attestierter Überlegenheit. Das ist vielleicht ja das Besondere jetzt dieser neuen Sendungsform, dass Prototypen aufgetaucht sind, die man früher als Neureiche bezeichnet hätte. Das heißt, es ist auch ein uraltes Komödienthema, wenn der Provinzler in die Stadt kam und dann nicht mit Messer und Gabel essen konnte. Und hier sehen wir dann jetzt, dass Leute, die das Geld haben, nicht unbedingt mit dem Geld sinnvoll umgehen können müssen. Und das ist das, was wir Soziologen sagen würden, Distinktionsgewinn, Unterscheidungsgewinn. Wir gucken das und sagen, so blöde wäre ich nicht. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Wir halten bis hierher fest, wie die Gesellschaft auf Angeber reagiert, ist eine Frage der Sozialisierung. Die Deutschen sind noch so sozialisiert, dass sie Prahlhans und Protzpaula eher mal peinlich finden. Im richtigen analogen Leben, so ganz ohne Fernbedienung, Tablet und Smartphone in der Hand, gibt es ein Problem. Fast jeder wünscht sich die Anerkennung anderer, aber aus den eben genannten Gründen würde das keiner so offen sagen. Guten Tag, ich habe eine Menge besonderer Fähigkeiten und oder Besitztümer und würde mich freuen, wenn ihr mich dafür ganz unverhohlen bewundern würdet. Vielen Dank. Diesen Text hört man in der Tat nie. Die Botschaft wird dennoch in die Welt getragen mit den verschiedensten Techniken. Früher, also wenn wir das jetzt mal so ganz evolutionstechnisch sehen, dann musste der Mann immer zeigen, wie stark ist oder dass er stärker ist und in der Lage ist, die Frau da entsprechend oder das Rudel zu ernähren, ja, und die Frauen halt eben auf ihre subtile Art und Weise mit den anderen Frauen. Viele Frauen geben eher an mit so Äußerlichkeiten und oft eher subtiler, also mehr so Fishing for Compliments mäßig und einfach mal so was ganz Tolles anhaben und eine ganz tolle Frisur und wenn dann einer sagt, oh, du siehst aber toll, oh nein, ich sehe ja völlig unmöglich aus. Männer sind da sehr viel unangenehmer, also jedenfalls meinen Erfahrungen nach, weil sie auch penetranter sind und auch nicht Ruhe geben. Das erlebt man ja schon mal, dass bestimmte Personen dann mit irgendwas angeben, was sie wissen, wen sie kennen, was sie alles Tolles machen und dann steigt man nicht so drauf ein. Also dann fehlt das Publikum. Und dann gibt es so Leute, die werden dann noch penetranter und die erzählen dann das nochmal und das ist dann noch unangenehmer. Also ich finde das eine ganz furchtbare Situation, wo man sich immer denkt, warum hast du das denn jetzt nötig? Das ist ja toll, was du erzählst, aber jetzt lass mal hier die Kirche im Dorf. Was ich bei Männern ganz furchtbar finde, ist, wenn die diese Sugar-Daddy-Mentalität haben und Frauen gerne die Welt erklären möchten. Das hasse ich. Das ist so furchtbar, weil das so unglaublich antiquiert ist, dass selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass er es besser weiß als der restliche weibliche Anteil dieser Welt. Mark, Eva, Bennett und Christina gehören zwar demselben erweiterten Bekanntenkreis an, haben aber sonst keine spezifischen Gemeinsamkeiten. Trotzdem sind sie sich einig. Angeben ist ein schizophrenes Phänomen. Einerseits wollen alle vier auf keinen Fall für Angeber gehalten werden und sagen, dass sie unverstellte Selbstanpreisung bei ihren Mitmenschen extrem unsympathisch finden. Andererseits hätte nicht nur jede und jeder von ihnen Grund genug, sich auch ein bisschen aufzuspielen, sondern sie alle geben sogar zu, dass sie es bisweilen wirklich tun. Auf je eigene Art natürlich. Die aufschlussreichste Parallele ist dabei, dass keiner von ihnen mit der Spezialität angeben mag, die jeweils am offensichtlichsten erscheint. Als wäre es keine erwähnenswerte Leistung, den eigenen Beruf gut zu beherrschen, egal wie anspruchsvoll der ist. Als dürfe man nur mit etwas protzen, was man sich zusätzlich angeeignet hat. Sozusagen als Kür, als Kirsche auf dem Eis. Eva zum Beispiel ist Ärztin. Es wäre ihr ein leichtes, ihr Umfeld durch sehr viel Latein und Fachbegriffe zu blenden. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die man damit beeindruckt. Es gibt vor allem bei älteren Patienten viele, die das möchten, dass da der Arzt steht, der ja, irgendwas von sich gibt, was sie zwar nicht verstehen, aber wo sie dann das Gefühl haben, okay, der weiß einfach alles. Eva macht von dieser Option aber ganz bewusst keinen Gebrauch. Ich will ja auch, dass die Patienten irgendwie was damit anfangen können, was ich machen will oder verstehen, was wir vorhaben. Und das macht einen halt überhaupt nicht zum besseren Arzt. Ich finde es sogar eigentlich eher zu einem schlechteren, wenn man so mit den Menschen umgeht. Sie sucht ihre Bestätigung lieber in einem viel bodenständigeren Umfeld. Ich gebe zum Beispiel gerne damit an, dass ich handwerklich begabt bin und nicht so eine typische Frau, die irgendwie immer nur hübsch da sitzt, sondern die dann auch mal irgendwas baut und bastelt. Ich habe eine Bank auf dem Balkon selbst gebaut zum Beispiel. Christina hingegen könnte darauf verweisen, dass sie perfekt Französisch spricht. Sie ist Französischlehrerin, auch das ein angesehener Beruf. Damit geht sie aber nie hausieren. Wenn überhaupt, erzählt sie von ihrer Bauchtanzgruppe, mit der sie gelegentlich Auftritte hat. Diese Darbietungen im Schutz des Kollektivs sind die einzige Form von Selbstpräsentation, die Christina für sich akzeptabel findet. Ich bin halt nicht jemand, wenn jemand mich fragt, ach, du kannst Bauchtanz, ja, tanz doch mal was. Das kann ich halt nicht, ne? Und das ist auch so wie gesagt bekommen, ach komm mal Kind, du kannst doch Klavier spielen, spiel doch mal was vor. Ne, das sind so Sachen, da kriege ich Stacheln. Andererseits hält Christina auch übertriebene Bescheidenheit für eitel. Leute, die Komplimente wegwischen, indem sie sagen, ach, das war doch gar nichts Besonderes, scheinen ihr suspekt, als wollten die ihrer Umwelt zu verstehen geben, wisst ihr Freunde, mir fliegt einfach alles zu. Ganz mühelos. Vor Leuten gibt man ja ungern irgendwelche Schwächen preis. Noch besser ist es, wenn man nicht nur keine Schwächen preisgibt, sondern wenn man vor allen Dingen auch sein Leben als Gesamtkunstwerk, wo alles reibungslos funktioniert, präsentieren kann. Es muss das perfekte Auto sein, die perfekte Partnerschaft, die perfekte Wohnung. Das sind ja alles Statussymbole, um sein perfektes Leben eben anderen präsentieren zu können. Schau mich an, ich bin der Mann, der alles kann. Oh, hör mir zu, ich bin tausendmal besser als du. Statussymbole sind ein zentrales Thema bei Marc. Er könnte sich eigentlich darauf ausruhen, dass er es als verbeamteter Jurist in die Wehrverwaltung geschafft hat. Interessanter erscheint ihm indessen sein Lifestyle. Namhaftes Handy, große Uhr, Zigarren, Whisky, Cabrio mit schwarz-gelben Ledersitzen. Fünfmal ja. Wobei Marc Wert auf die Feststellung legt, dass er sich diese Dinge nicht für den Betrachter leistet, sondern für sich selbst. Wie zum Beleg erzählt er die Anekdote, wie seine Mutter ihn einmal explizit um einen Besuch gebeten hat. Die Frau Mama wollte einer überheblichen ehemaligen Studienfreundin den eigenen schicken Sohn unter die Nase reiben. In dem Moment, weil sie wusste, das war eine Geburtstagsfeier, die andere kam, die prahlt immer so mit ihrem Sohn, was für ein toller Hecht er ist. Und ja, jetzt dachte sie, ja toll, kann sie mal schön zeigen. Ich meine, ich mache natürlich immer ein gutes Bild, wenn ein Cabrio vor der Tür steht. Ja, in dem Moment bin ich mal nicht mit dem Auto gekommen und das war gleich Kacke. Und erst wusste ich nicht, warum. Nachher ist mir klar geworden, da habe ich auch nur gedacht, er hätte mal vorher was sagen können, wenn ich mit dem Auto gekommen. Wer von ihm und seinen Errungenschaften beeindruckt sein wolle, der dürfe schon, stellt Marc klar. Es sei aber eigentlich, wie gesagt, nicht entscheidend. Seine neueste Errungenschaft ist nebenbei ein Flugschein. Ich hatte nie einen Job, wo ich mir das leisten konnte, weil es ist echt eine super teure Geschichte, die nur überhaupt erstmal zu machen. Die Unterhaltung wird jetzt mal ganz andere sein. Ja, das war einfach nur ein Traum für mich. Natürlich ist es schön zu sagen, ey, ich bin Pilot, ist schon gut, aber ich habe auch nicht so ein Schild um den Hals. Bennett trägt ebenfalls kein Schild um den Hals. Und nicht mal auf dem Klingelschild an seiner Wohnungstür steht das, womit er mühelos prahlen könnte. Ein paar Buchstaben vor dem Namen. Dr. Phil. Sein Titel nützt ihm beruflich, beflügelt aber nicht seine Selbstwahrnehmung, sagt er. Da gäbe es andere Dinge. Ich gebe ganz gern mit Fotos an. Ich fotografiere einfach gerne und ich zeige auch gerne Fotos und ich freue mich selbstverständlich, wenn ich feststelle, dass andere da Gefallen dran finden. Da fühle ich mich natürlich besser, ist ja klar, da habe ich eine Selbstbestätigung. Da denke ich mir, ah, das ist gut, das ist ein gutes Foto, finde ich super. Bennett ist bewusst, dass die Fotografie eines der Felder ist, auf die meisten Menschen nicht sehr weit folgen können. Welche Typenbezeichnung eine erstklassige Kamera ausmacht und was für ein Objektiv mit Festbrennweite spricht, wissen nur diejenigen, die selbst fotografieren. Zu Bennetts Leidwesen kommt es darüber hinaus immer mal wieder vor, dass Personen um ihn herum nicht nur nicht beurteilen können, ob seine Fotos etwas taugen, sie haben noch nicht einmal Lust, es zu versuchen. Klar ist man dann enttäuscht. Aber ich glaube, ich nerv die Leute dann auch nicht weiter. Also wenn ich das irgendwie merke, da ist nicht so ein großes Interesse, dann ist auch gut. Also dann ärgere ich mich so ein bisschen für mich, aber naja. Da geht es Bennett wie allen Spezialinteressierten. Sie können effektiv nur dort prahlen, wo Gleichgesinnte sind. Ein bestimmter Golfschläger, eine besondere Briefmarke, emaillierte Gusseisentöpfe der Marke X, jene grandios teure Bohrmaschine, die man ausschließlich direkt über den Hersteller bekommt und nicht im Baumarkt. Wer dafür neidisches Raunen zu hören wünscht, muss unter Umständen eine ganze Weile nach qualifizierten Ansprechpartnern suchen. Sternengeschichte 100.001. Heute der Angeber. Max kann seinen Namen in den Schnee pinkeln, Alexander nicht. Gerd hat keine Golfschläger, keine Bohrmaschine und keine gusseisernen Töpfe. Was aber mitnichten bedeutet, dass er sich in bescheidenes Schweigen hüllen würde. Womit ich gerne angebe, ist, wo ich auch richtig stolz drauf bin, was ich Leuten immer wieder sage, dass ich keinen Besitz habe. Dass ich einen kleinen Schrank habe und eine Matratze und sonst nichts habe. Wenn Leute immer wieder sagen, oh, wir müssen umziehen, wir haben so 30, 40 Kartons, die wir herumschleppen müssen, sage ich, ich habe einen Koffer. Toaster, Kaffeemaschine, Geschirr und Gläser. Gerd hat vor ein paar Monaten aus einer Laune heraus alles weggeworfen. Viel war eh nicht da. Auf die naheliegende Frage nach dem Warum weiß er erst keine rechte Antwort. Und dann fällt ihm doch eine ein. Ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht, weil wenn du etwas machst, was du nicht gerne machst, oder du machst etwas, was jetzt nicht dein Traum ist, aber von dem Geld, was du damit verdienst, kaufst du dir etwas, was dich fröhlich macht. Warum soll ich mir etwas kaufen, was mich fröhlich macht, von einer Arbeit, die mich fröhlich macht? Ich habe gerade eine Erkenntnis. Auf einer abstrakteren Ebene müsste man wohl sagen, Gerd kann es sich erlauben, mit seiner allumfassenden Freiheit zu prahlen. Da er kaum etwas für sich braucht, konnte er seiner Mutter ein E-Fahrrad für 2000 Euro schenken, an irgendeinem Mittwoch. Er kann seinen Koffer nehmen und gehen, wohin er will. Er ist ein Künstler ohne feste Verträge und er kann davon leben. Das wiederum gefällt seiner Frau Victoria so gut, dass sie gelegentlich mit ihm angibt. Das hatte ich vor einer Zeit mal, wo ich mit vielen Juristen und mit BWLern und so mal rumhing. Und da wurde ich von diesen BWLern mal so gefragt, was macht denn dein Mann? Oh, das ist toll. Mein Mann ist Schauspieler und Moderator und Regisseur und arbeitet frei am Theater. Also dann kam wirklich ein Wow. Ne? So, boah, ne? Der traut sich das auch. Umgekehrt gibt Gerd genauso mit Victoria an. Sie studiert im Hauptfach Philosophie und arbeitet gerade an ihrer Promotion. In einer Disziplin also, die über 90% aller Studenten hinschmeißen. Wer so weit kommt, wird automatisch Mitglied in einem sehr exklusiven Club. Ihr oder ihm wird die diskrete Ehre zuteil, von anderen Philosophie-Doktoranden für voll genommen zu werden. Proportional dezent fallen die Gesten aus, die die Clubmitglieder bisweilen zur Untermauerung ihres Status machen. Als zum Beispiel Zettels Traum neu aufgelegt wurde, dieses Riesenbuch, was kaum ein Mensch gelesen hat, liefen da viele Leute mit in der Stadt rum. Also zwei. Dieser Literaturkritiker von ARD, der lief in dieser Fernsehsendung immer damit rum, hat es wirklich so unterm Arm, so eine Handtasche. Und ich habe das gesehen und fand das so cool und so witzig, dass ich mir das, ich habe es nicht gekauft, ich habe es ausgeliehen und bin damit von der Uni-Bibliothek nach Hause gelaufen. Ich habe das Buch, ja, wirklich gezeigt. Dass hier eine Frau ein bisschen angeben wollte, hätten 99 von 100 Betrachtern sicher nicht geahnt. Für diese 99 hat Victoria aber auch noch einen Pfeil im Köcher. Angeben, so dass es jeder versteht, voilà. Dreimal schon ist sie den Marathon gelaufen. Ich bin jetzt nicht so super sportlich gewesen immer und habe es dann einfach so für mich durchgezogen, weil ich gerne laufe. Das ist so eine Sache, ja, da bin ich jetzt stolz drauf, dass ich das geschafft habe, als die kleine dicke Schülerin, die immer eine 4 in Sport hatte. So, wenn meine Sportlehrerin das jetzt wissen würde, ist, glaube ich, ein Kindheitstrauma. So zeigt sich, dass wir mit den Dingen, die wir heute vor uns hertragen, manchmal Wunden behandeln, die älter sind als unser Ehrgeiz und unser Bedürfnis zu gefallen. Angeben heißt ja zunächst auch nur, eine Angabe zu machen. Womöglich geben wir das, worauf wir stolz sind, vor allem deshalb immer wieder an, um uns selbst daran zu erinnern? Na, das ist doch mal ein versöhnlicher, fast rührender Gedanke zum Schluss. Mitleid mit Donald Trump braucht man deswegen aber nicht gleich zu haben. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.